Seite 37, Lektion 4. Lesen Sie. Machen. Sache. Sprechen. Sprache. Küche. Kuchen. Weich. Mädchen. Suchen. Chor. Christ. Rauchen. Brauchen. Deutlich. Buch. Bücher. Chef. Loch. Löcher. Tischchen. Wenig. Sicher. Noch. München. Lampe. Tasche. Brille. Arbeiten. Machen. Nehmen. Ich sage. Ich spreche. Seite 41. Im Büro. Frau Müller ist Sekretärin. Sie arbeitet im Büro. Herr Berger ist ihr Chef. Er trägt eine Brille. Er kommt und sagt: Guten Morgen, Frau Müller. Was gibt es Neues? Guten Morgen, Herr Berger. Herr Radow schreibt, er kommt bald nach Berlin. Hier ist sein Brief. Herr Berger liest den Brief. Frau Müller, bitte schreiben Sie die Antwort. Ich diktiere den Text. Seien Sie aufmerksam. Einen Augenblick, Herr Berger. Bitte nicht so schnell. Entschuldigen Sie, Frau Müller. Ich wiederhole. Herr Berger ist immer höflich. Frau Müller schreibt den Brief nach Moskau. Frau Müller, wo ist meine Brille? Hier ist Ihre Brille, Herr Berger. Sie ist hier, auf dem Tisch. Ach, danke. Ich möchte die Post lesen. Geben Sie mir bitte die Post. Guten Tag, ich heiße Radow. Ich komme aus Moskau. Guten Tag, Herr Radow. Sehr angenehm. Ich möchte Herrn Berger sprechen. Herr Berger kommt gleich. Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie Tee oder Kaffee? Gern trinke ich eine Tasse Kaffee. Vielleicht noch Mineralwasser? Nein, nein, danke schön. Einen Augenblick bitte, ich komme gleich. Frau Müller kommt. Sie bringt Kaffee. Hier ist Ihr Kaffee. Danke. Seite 43. Übungen. Lesen Sie. Sagen. Sprechen. Kommen. Tragen. Ich komme. Ich helfe. Sehr. Angenehm. Ihr. Nehmen. Kaffee. Tee. Büro. Brief. Frau. Diktieren. Radow. Immer. Danke. Trinken. Gleich. Höflich. Vielleicht. Er trinkt eine Tasse Tee. Die Sekretärin bringt Kaffee und Mineralwasser. Ich möchte Herrn Richter sprechen. Ist das ein Brief? Ist das ein Roman? Das Buch ist sehr gut. Das sagt er. Das sagen wir. Ist sie Sekretärin? Was gibt es Neues?